Deutschlandfunk, Medias Res. Twitter sei so aggressiv wie kein anderes digitales Medium, schreibt Robert Habeck auf seiner Webseite, wo er begründet, warum er Facebook und Twitter verlassen will. Vor allem auf Twitter gäbe es so viel Hass, Böswilligkeit und Hetze und offenbar, so Habeck, triggere der Kurznachrichtendienst etwas an bei ihm, aggressiver, lauter, polemischer und zugespitzter zu sein. Und das alles in einer Schnelligkeit, die es ihm schwer mache, dem Nachdenken Raum zu lassen, schreibt der Politiker. In genau diesem von ihm kritisierten Raum auf Twitter wird Habecks Entscheidung nun diskutiert. Auf der einen Seite Applaus und Anerkennung, auf der anderen Unverständnis. Martin Fuchs, Sie beraten Politiker, wie sie am besten in der digitalen Welt kommunizieren, und Sie schreiben auf Twitter in einer Antwort auf Robert Habecks Tweet: Bleib, lieber Robert. Warum tun Sie das? Warum sollte Habeck Twitter nicht verlassen? Moin, moin. Ich glaube zum einen natürlich, weil es eine Impulsentscheidung war, die er über Nacht gefällt hat und die jetzt in seiner aktuellen Situation, glaube ich, auch sehr nachvollziehbar ist, ihn aber, glaube ich, langfristig und der Grünen Partei langfristig auch schaden wird. Impulsentscheidung, er hat einen Fehler gemacht und er spricht davon, dass der Datenklau ihn auch betroffen hat. Genau, es sind gerade zwei Phänomene, die ihn da quasi innerhalb der letzten 48 Stunden sehr viel betroffen haben. Der eine Hack der Politikerdaten, das zweite sein Video, was er über Twitter raus hat senden lassen für den Wahlkampf der Grünen in Thüringen. Und da hat er, glaube ich, erstmals überhaupt auch erfahren, wie das sein kann, wenn viel negative Kritik innerhalb kurzer Zeit erreicht hat. Bisher war ja Everybody's Darling auch bei Twitter. Er schwebt auf einer, oder auch die Grünen schweben auf einer Zustimmungswelle auch. Und jetzt etwa so einen harten Gegenwind zu kriegen, das ist, glaube ich, sehr hart, das einmal zu erleben. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass jeder das mal erlebt, weil es Teil der Medienbildung ist im digitalen Raum. Und Sie sagen, das hätte er jetzt durchstehen müssen. Das muss man durchstehen. Es ist kein schöner Moment und ich wünsche es auch niemandem, auch keinem Spitzenpolitiker an der Stelle. Aber das muss man durchstehen, weil das ist natürlich eine sehr naive Glaube zu sagen, ich bin jetzt draußen auf Twitter oder auf Facebook und ich werde jetzt nicht mehr beeinflusst von dieser digitalen Welt. Das kann man ja auch nicht sagen, wenn man an der Werkbank arbeitet und sagt, ich bin jeden Tag in der Werkbank, das beeinflusst mein Leben auch und da muss man trotzdem jeden Tag zur Arbeit hingehen. Oder wenn man Werbeanzeigen sieht an der Straße oder Radiosendung hört, dann kann man auch nicht mehr sagen, ich höre kein Radio mehr. Aber jetzt, da wird man nicht beschimpft an der Werkbank. Welche Vorteile bringt es ihm denn als Politiker, in sozialen Netzwerken aktiv zu sein? Sehr, sehr viele Vorteile. Zum einen natürlich, glaube ich, meine These, Twitter ist das wichtigste Instrument für die politische Kommunikation in Deutschland, jedenfalls auf bundespolitischer Ebene, weil man dort einfach Themen setzen kann, mitbekommt, wie der politische Gegner relativ Themen auch hochzieht und darauf reagieren kann, aber natürlich auch Teil eines Diskurses, einer Diskurskultur ist, wenn man durch klassische Medien wahrgenommen wird, wenn man durch andere Politiker von anderen Parteien wahrgenommen wird, und es geht mit keinem anderen Instrument besser als mit Twitter. Und das Zweite, was gerne vergessen wird, dieser Informationsgehalt, den Twitter hat, diese Dichte auch von Informationen. Klar kann man sagen, dass man das nicht braucht und dass man sich da zurückzieht, kann man machen, aber für viele ist es ein sehr, sehr großer Gewinn, auch für mich zum Beispiel, mich irgendwie tagesaktuell zu informieren, besser als das ein klassisches Medium könnte zum Beispiel auch. Ja, das sind die Vorteile von Twitter und Facebook. Es gibt aber ja auch gegen Tendenzen aktuell. Habeck gehört dazu und es gibt auch erste Medien, die sich verabschieden. Habeck könnte künftig in seinem Blog auch weiterhin schreiben, er könnte weiter digital kommunizieren. Ist das nicht grundsätzlich eine gute Entwicklung, wenn die digitale Kommunikation wieder ein bisschen kleinteiliger wird? Also prinzipiell muss ich sagen, es ist ein extrem mutiger Schritt, das mal zu probieren. Und ich bin sehr gespannt auf das Experiment, dass erstmals in Deutschland ein Parteivorsitzender, der Social Media genutzt hat, es nun wieder verlässt. Das gab es bisher nicht. Ich habe auch keine Ahnung, was das mit der Kommunikation eines Parteivorsitzenden macht und mit der Partei macht. Aber prinzipiell würde ich sagen, er baut sich da eine Chance, weil er jetzt nur noch reagierender sein kann, nicht mehr agierender. Das heißt, das Netz wird weiterhin über ihn reden. Der Diskurs wird weiterhin sehr, sehr böse auch über ihn sein von anderen Menschen. Er sieht es vielleicht nicht mehr, aber all seine Mitarbeiter der Parteizentrale sehen es, all seine Co-Vorsitzende wird es weiterhin sehen und alle anderen Menschen, die Diskurs treiben, Medienschaffende, Feuilletonisten, wer auch immer, sehen es auch. Das heißt also, nur weil er es nicht mehr sieht, heißt das nicht, dass das einfach weg ist. Und jetzt kann er maximal vielleicht noch den Account einer Partei nutzen, um darauf zu reagieren, der Grünen Partei in dem Fall, aber er kann nicht mehr selbst Akzente setzen, er kann nicht mehr selbst quasi aktiv den Diskurs um eine positive Diskussionskultur mitführen, weil er nicht mehr Teil davon ist. Und das ist natürlich sehr, sehr traurig an dieser Stelle. Sie sagen, ein radikaler Schritt ist das. Erwarten Sie Nachahmer? Ich habe schon das Gefühl, dass gerade unter Spitzenpolitikern sehr, sehr viele Leute in den letzten Wochen, Monaten sehr, sehr aktiv darüber nachgedacht haben, ob sie es tun sollen oder nicht. Praxis ist es immer ein bisschen schwierig, weil die dann doch viele sehr süchtig sind davon. Das, was Robert Habeck in seinem Blog ja auch beschreibt, dieses ständige Nachgucken, wie komme ich eigentlich an, wie war die Talkshow jetzt, wie habe ich dort performt, das ist, glaube ich, vielen doch extrem wichtig. Und zum Zweiten haben natürlich viele Politiker über Jahre hinweg jetzt sehr viel investiert, Zeit, Krebs, vielleicht auch Geld, diese Kanäle aufzubauen. Und da fällt es einem doch schon schwer, diesen Schritt zu gehen. Von daher ist ein konsequent mutiger Schritt für ihn gewesen. Ich glaube allerdings nicht, dass es jetzt viele Nachahmer geben wird. Zumal auch die mediale Aufmerksamkeit dieses Schrittes jetzt natürlich jetzt auch weg ist, weil Robert Habeck das schon getan hat. Das heißt, jeder, der es jetzt machen würde, würde vielleicht gar nicht mehr so eine Wahrnehmung kriegen, vielleicht für seine Anlässe oder für die Aussage, die er da vielleicht loslassen möchte. Zum Abschied Robert Habecks aus den sozialen Medien war das Martin Fuchs, der Parteien und Politiker in digitaler Kommunikation berät. Vielen Dank. Sehr gerne.